Zweitens, Teile und Tätigkeiten des Körpers. Zieh, Hals und Kopf. Den Hals brechen. Kerbikis vorangere. Einem den Hals umdrehen. Kerbikis alikuius vorangere. Sich die unruhige Menge vom Halse schaffen. Multitudinem tumultuosam exonerare. Das Haupt erheben und sich ermannen. Caput extollere se erigere. Sein Haupt auf den Block legen. Kerbikis securi sub icre. Sich von jemandem töten lassen. Kerbikis dare. Aliqui. Manus dare aliqui. Jugulum dare aliqui. Statt dar, prabire einsetzen. Gesenkten Hauptes auf den Boden ziehen. Dem so capite, tarmentuire. Dem so capite, tarmentuire. Mit bedecktem, verhüllten Kopfe. Capite operto. Capite involuto. Oder capite obvoluto. Jemanden den Kopf abschlagen. Caput brachidre aliqui. Securi ferire aliqui. Es geht um den Kopf. Caput agitor. Den Kopf hängen lassen. Caput dimittere. Mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Preti caput impingere. Einem etwas in den Mund stecken. In os, in serre, aliqui, aliqui. Den Mund auftun. Woke mitre. Einem den Mund stopfen. Woke precludere aliqui. Einem den Mund mit Geld stopfen. Linguam aliquius mercede adstringere. Mit etwas prahlen. Sich mit etwas brüsten. Jactare aliquit. Im Munde des Volkes sein. In ore vulgi versari. einem nach dem Munde reden. Assentari aliqui. Einem etwas mündlich erklären. Presenti aliqui exponere aliquid. Einem mündliche Aufträge geben. Verbo mandata dare aliqui. Verbis mandata dare aliqui. Einen Lachen machen. Ris movere aliqui. Riso movere aliqui. Risum aliquius concitare, excitare. Risum excutere, excutere. Risum excutere. Supinum onus. Das Lachen zurückhalten. Risum tenere. Rissum, continuere. Selbst bei ernsten Dingen das Lachen nicht verbeißen können. Ne interseria quidem a risu temporale. Das Lachen unterdrücken. Risum reprimere. Risum compiscere. Die Modulation der Stimme. Moderatio vocis. Hebung und Senkung der Stimme. Contentio et remissio vocis. Mit gebrochener Stimme. Interrupta voce. Mit donnernder Stimme etwas ausrufen. Intonare aliquid. Seine Stimme als Richter abgeben. Sententiam ferre in judicio. Seine Stimme als Wähler abgeben. Suffragium ferre in comitis. Auf die Stimme der Weisheit hören. Vocem sapientiais audire. Die allgemeine Stimme, die öffentliche Meinung. Consensus civitatis. Existimatio hominum. Der Mann, der die öffentliche Meinung maßgeblich beeinflusst. Consilii publici auctor. Einen sanften Ton anschlagen. Lignore quodam sono uti. Sich heiser schreien. Vocem indicendo obtundere. Ein Schrei der Entrüstung. Frimitus indignantium. Frimitus indignantium. Frimitus indignantium. Indignantium. Seine Zunge im Zaum halten. Linguam continere. Linguam cohibire. Linguam compescere. Mit welcher Stirn willst du erscheinen vor? Quod os afferis et. Seine Miene verstellen. Vultum fingere. Etwas auf seine Schultern nehmen. Suis humeris sostenere aliquid. Suis humeris sostenere aliquid. Seiner Heimat den Rücken kehren. Auswandern. Solum vertere. Finis mutare. Hinter dem Rücken jemandes etwas tun. Inscinte aliquo, facere aliquid.